zu Ehren des Komponisten und Dirigenten Walter Haupt, dessen Geburtstag sich vor wenigen Tagen zum 90. Mal jährte. Daran erinnert zunächst Jochen Eichner mit seiner kleinen Würdigung. München, 28. Februar 1935. Der Komponist, Dirigent und Regisseur Walter Haupt wird geboren. Es gibt Künstlerpersönlichkeiten, die man einfach als überlebensgroß bezeichnen muss. Und dann gibt es Künstler, deren Werk diese Bezeichnung verdient. Bei Walter Haupt trifft beides zu. Zeit seines Lebens war er oft der Erste, der Beste, stand meist ganz oben auf dem Podest. Bayerischer Akkordeonmeister ist er in seiner Jugend und der Beste seines Jahrgangs am Münchner Richard-Strauss-Konservatorium. Jüngstes Mitglied des Stuttgarter Staatsorchesters, nur einer von drei Meisterschülern von Hans-Werner Henze am Mozarteum. Auch in seiner Musik erschließt er unbekanntes Terrain, ist in der Wahl seiner Mittel Pionier, Erster, Größter. Ich versuche jetzt eigentlich Musiktheater in eben auch in größeren, in solchen riesigen Dimensionen zu realisieren. Für die Eröffnung der Olympischen Spiele 1972 konzipiert er in München eine audiovisuelle Show, ein Laser Light Environment aus Lichträumen. Mit seiner Idee einer Klangwolke für den öffentlichen Raum erfindet er eine eigene Konzert- und Musikgattung. Ich glaube, es wird zwei Musikkultur geben. Das eine wird der Konzertsaal sein und das andere wird das Erlebnis im offenen Raum sein. Den Anstoß für diese neue Art, Musik öffentlich zu präsentieren, gibt Haupts väterlicher Freund Karl Orff. Dessen Werk Entrata inszeniert und dirigiert Haupt in München. Mit mehreren Spielstätten, Orchesterpositionen und Lautsprechern auf den Kirchtürmen der Stadt. Ein Jahr später überträgt er das Konzept auf die Stadt Linz. Seitdem gehört die jährliche Klangwolke zum Brucknerfest der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Seine Oper Marat wird vor 150.000 Zuschauern auf dem Münchner Königsplatz gezeigt. Die Carmina Burana zum 100. von Karl Orff sehen 40.000 Konzertgänger. Mit der Produktion tourt Haupt durch die Stadien der ganzen Welt. Bis zuletzt bleibt Haupt neugierig auf Neues. Denn auch sein Erfindungsreichtum und seine Ideen entsprechen dem überlebensgroßen Anspruch, den er an seine Arbeit stellt. Neugierde, das ist also, glaube ich, etwas, das ist beinahe krankhaft, vielleicht sogar ausgebildet. Also es treibt mich einfach ständig voran. Jochen Eichner über Walter Haupt, dessen Geburtstag sich letzte Woche zum 90. Mal jährte. Beginnen wollen wir diese Geburtstagssendung mit einer Aufnahme von 1985. Walter Haupt dirigiert am Pult des Orchesters der Stadt Heidelberg sein Orchesterstück Nummer 2. Thank you. Das Orchesterstück Nummer 2 von Walter Haupt in einer Aufnahme von 1985 mit dem Orchester der Stadt Heidelberg. Als nächstes nun eine Aufnahme von 1973, die Lasermusik für Orchester von Walter Haupt. Wir hören das Münchner Rundfunkorchester unter Leitung des Komponisten. Thank you. Thank you. Walter Haupt am Pult des Münchner Rundfunkorchesters mit seiner Lasermusik für Orchester. Die folgende Lasermusik ist für Schlagzeugensemble arrangiert. Realisiert wurde die Aufnahme auch 1973 in den Studios des Bayerischen Rundfunks. Das Concerto Bavarese auf Bayern 2 zum 90. Geburtstag von Walter Haupt. Das war seine Lasermusik für Schlagzeugensemble. Jan Polaschek spielt für uns jetzt die Cellosonate Nummer 1 von Walter Haupt. Thank you. Musik von Walter Haupt, dessen Geburtstag sich letzte Woche zum 90. Mal jährte. Nach der Cellosonate Nummer 1, interpretiert von Jan Polaschek, nun Musik für einen Synthesizer, Sensus. Realisation Walter Haupt und Erhard Klimt. Thank you. Sensus, Musik für einen Synthesizer von und mit Walter Haupt sowie Erhard Klimt. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1973. In einem Live-Mitschnitt von 1999 hören wir jetzt 30 Basstuben mit dem Stück Tuben Society. Thank you.

bayerische Tubisten 1999 am Tuberbrunnen des Münchner Gasteigs mit dem Stück Tuben Society von Walter Haupt. Zum Abschluss dieser Geburtstagssendung hören wir Walter Haupt noch mit einigen seiner Dioramen. Nummer 7, Nummer 19, Nummer 8, Nummer 5 und Nummer 15.

Das Concerto Bavarese auf Bayern 2 war heute dem Dirigenten und Komponisten Walter Haupt gewidmet, dessen Geburtstag sich letzte Woche zum 90. Mal jährte. Zum Abschluss hörten wir ihn in einer Aufnahme von 1985 mit 5 seiner Dioramen.